Nach der Messe trugen die Sargträger den Sarg wieder zum Leichenwagen für den Trauerzug zum Friedhof in Woodside, Queens, gut 10 Kilometer entfernt, jenseits der 59th Street Bridge. Um die 3200 Mitarbeiter des NYPD verneigten sich zum dumpfen Trommelschlag, als die 6 Pferde den Leichenwagen davonzogen. Die Prozession zog die Houston Street hinab, dann durch die Mulberry am Präsidium vorbei. Auf dem Weg durch die Stadt spielte die Polizeikapelle mit Trompeten, Posaunen, Tubas, Klarinetten, Querflöten und Trommeln Verdis Requiem. An jeder Kreuzung breitete die Musik sich rechts und links bis in die Nebenstraßen aus, mischte sich schließlich in der Ferne mit dem Lärm von Straßenbahnen und den Rufen von Straßenhändlern. Abgesehen davon war es jedoch ungewöhnlich leise in der Stadt. Die übliche Geschäftigkeit war ausgesetzt. Menschen blickten aus den Fenstern der Bürogebäude und verstopften die Bürgersteige. Autos kamen nicht mehr durch. Zahlreiche Villen, Lederwarengeschäfte und Boutiquen an der Fifth Avenue trugen Trauerzeichen. Schwarzen Crepe oder Stoff, Firmen- und Familienbanner auf Halbmast. Wäre Petrosino ein Kaiser oder Präsident gewesen, verkündete die Times, man hätte ihn nicht aufrichtiger betrauern können. Detectives gingen neben dem langsam dahinfahrenden Leichenwagen her. An jeder Kreuzung nahmen Verkehrspolizisten Haltung an. Weinen erhob sich aus der Menge. Die Männer nahmen ihre Hüte ab. Unter den Trauernden sah man Gesichter jedweder Nationalität, vom Chinesen bis zum Türken, und viele beteten kniend auf dem Bürgersteig. Die ganze Stadt war in Gedanken bei dem, was sich dort am Broadway abspielte. Doch zu den Lobpreisungen des Toten in den Tageszeitungen gesellten sich auch schärfere Töne. Während der Trauerzug nach Queens marschierte, verurteilte ein gewisser Richter Dyke in einem Brooklyner Strafgericht den Italiener Frank Tullio wegen Körperverletzung zu 1 Jahr Gefängnis. »Wir begraben heute einen guten Italiener«, teilte er dem Angeklagten bitter mit. »Sie scheinen mir eher ein Schlechter zu sein. Einer von denen, die hüben wie drüben, niemand haben wollte.« Die Prozession zog nordwärts. Kinder traten aus der Menge und warfen Blüten aufs Pflaster, bevor die Pferde zu den Klängen Verdis darüber trappten. Kirchenglocken läuteten, als der Sarg vorbeikam. Die großen Hotels in Midtown, sogar das St. Regis und das Waldorf Astoria, setzten ihre Banner niedriger. 60 italienische Verbände, darunter der Vereinigte Schutzbund der Stiefelputzer, der einen der Iren ehrte, sowie Veteranen des italienischen Unabhängigkeitskriegs in knallroten Hemden und Jacken und blauen Suavenhosen begleiteten den Leichnam. Dr. Celaro, der Aktivist, auf den die Black Hand es abgesehen gehabt hatte, marschierte gemeinsam mit den Söhnen Italiens. Ob er den Bund nach dem Bombenanschlag auf sein Haus in der Grand Street bezahlt hatte oder sich noch immer weigerte, wussten nur er und seine Peiniger –